Damit eignen sie sich als formidables Beispiel für die Selbstblindheit unserer Spezies. Zu gutgläubig starren wir auf alles und jeden, der unsere narrativen Instinkte bedient, und oft sind wir das eben selbst. Eine unserer häufigsten Wahrnehmungsverzerrungen, die wir zugunsten der Kohärenz einer bestehenden Selbsterzählung aufrechterhalten, wurde unter dem Begriff Confirmation Bias, deutsch etwa Beobachtungsfehler, bekannt. Relotius bediente sich dessen und Prinz Monolulu gewissermaßen auch. Wir glauben, was wir glauben wollen, beziehungsweise was andere glauben sollen, und sortieren alle Informationen entsprechend ein. Wissen, das mit unseren Überzeugungen in Konflikt gerät, bewerten wir als weniger wichtig als solches, das unsere Ansichten und Vorhaben unterstützt. Wir sind uns selbst also ein denkbar schlechter narrativer Vorkoster, zumindest wenn es darum geht, die Welt in all ihrer Widersprüchlichkeit zu sehen. Wir sind uns gewissermaßen selbst der beste Hochstapler. Sogar unsere vermeintlich individuell gefassten Vorlieben sind eher soziologische und ökonomische Fiktionen. Das »Ich habe es schon vorher gewusst« Phänomen, wenn wir retrospektiv eine Kausalität basteln, wird als Rückschaufehler oder auch als schleichender Determinismus bezeichnet. Nach Meinung des Soziologen Duncan Watts kommt der Rückschaufehler besonders dann zum Tragen, wenn ungewöhnlich große Erfolge zu beobachten sind. Je besonderer der Erfolg, desto besser und logischer muss die Geschichte sein, die zu diesem Erfolg führte. Watts untersuchte, warum bestimmte Gemälde, Bücher oder Ideen berühmt wurden, und bezog sich dabei auf die Arbeiten seines Fachkollegen Mark Granovetters, der die Stärke sozialer Beziehungen untersucht hat. 1978 entwickelte Granovetter sein sogenanntes Schwellenwertmodell, um Unruhen und kollektives Verhalten zu erforschen.